Ja, Koks, es ist wirklich erstaunlich. Der Rittersmann muss jetzt nicht mehr umständlich in der Landkarte wühlen, wenn er wohin möchte, sondern muss einfach nur sein Pferd programmieren. Ritterschlüssel von Bund. Sie haben sich so ein neuartiges Produkt geleistet. Richtig. Ich hab's vor allem wegen meiner Frau gekauft. Sie sagte immer links, ich immer rechts und weil wir uns nicht einigen konnten, ritten wir dann meistens geradeaus, was auch falsch war. Verstehe. Und dieses neuartige Navigationspferd? Sagt uns, wo es lang geht. Soll ich Ihnen das mal zeigen? Na klar! So, dann helfe ich Ihnen mal aufs Pferd. Danke. Und schalte die Automatik ein. Guten Morgen, Sie haben soeben die Navigationsautomatik eingeschaltet. Na, wo soll's denn hin? Zu meiner Freundin Freifrau Frikafandelle vielleicht. Sie wohnt in der Walzstraße 91. Walzstraße 91, sehr wohl. Es ist wirklich herrlich. Reite nach links. Na, sehen Sie. An der nächsten Kreuzung bitte links. Es ist wirklich erstaunlich, was die moderne Technik alles leistet, nicht wahr? In der Tat. Ich weiß gar nicht, wie die Leute ohne sie ausgekommen sind. Sie haben ihr Ziel erreicht. Kaufe mir ein Eis. Wie bitte? Sie haben ihr Ziel erreicht. Bitte kaufe mir ein Eis. Ich verstehe nicht. Sehen Sie doch, wir sind gar nicht in der Walzstraße 91, sondern vor dem Eissalon in der Zinngießergasse 12. Gib mir ein Eis. Das Pferd hat uns einfach hierher gelotst. Ach so. Oh, da habe ich wohl was falsch programmiert. Probieren wir es nochmal. Vielleicht zu Ritter Zecke um die Ecke. Zu Herrn Zecke? Ja, gerne. Bei dem gibt's immer so leckeres Zinngebäck. Ritter Zecke um die Ecke. Und schon geht es weiter. Ich liebe es, so auszureiten. Ja, so ganz ohne Stadtplangeraschel. Jetzt bitte nach links. Sehen Sie, es geht doch. Nach links. Woher kennen Sie eigentlich Herrn Ritter Zecke um die Ecke? Von einem Interview und Sie? Links. Wir waren in derselben Klasse. Ehrlich? Nein, wirklich, so ein Zufall. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte kaufe mir ein Eis. Schon wieder der Eissalon in der Zinngießergasse. Bitte kaufe mir ein Eis. Also, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder da hat einer was rumgefummelt oder... Ja? Oder die Technik ist einfach noch nicht so ausgereift.